haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute im Einkaufswahn. Mein neuer Klient hieß Livio Bautz und er erzählte mir am Telefon ziemlich emotionslos, dass seine Frau spurlos verschwunden war. Ich war mir nicht sicher, ob er sie tatsächlich zurückhaben wollte oder ob er einfach nur tat, was man von einem Ehemann in einer solchen Situation erwartete. Sehen Sie das da? All die kleinen Pakete? Es sind 172. Und jeden Tag kommen mindestens ein Dutzend dazu. Was steckt in den Paketen? Schrott aus China. So. Wieso öffnen Sie die Pakete nicht? Weil die alle meine Frau bestellt hat. Es ist zum Verzweifeln. Meine Frau ist süchtig. Sie bestellt täglich. Auch wenn sie nichts davon benötigt. Es müssen einfach Bestellungen raus, sonst wird sie depressiv. Und jetzt ist sie weg? Ja, seit 3 Tagen. Ich habe zuerst gewartet. Vielleicht will sie ja einfach mal ihre Ruhe haben, habe ich mir gedacht. Aber langsam bin ich beunruhigt. Hat Ihre Frau eine beste Freundin? Sie hat eine Freundin, aber die weiß von nichts. Was mich am meisten beunruhigt, ist, dass sie seit Tagen nicht mehr chattet. Das ist nämlich ihre zweite Sucht. Mindestens 100 Mitteilungen pro Tag. An ihre Freundin, an mich, an wen auch immer. Lauter Banalitäten, aber so ist das heutzutage. Ja, ja. Früher ging man einkaufen, heute verschickt man ein Bild von dem, was man eingekauft hat. Eigentlich kauft man nur noch ein, um ein Foto verschicken zu können. Macht sie das auch mit den chinesischen Paketen? Nein, denn insgeheim schämt sie sich dafür, dass sie das mit den Online-Bestellungen nicht mehr im Griff hat. Wenn Frauen plötzlich verschwinden, hat es oft mit Liebe zu tun. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Aber es gibt keinerlei Anzeichen, keine Heimlichkeiten. Sie lässt zu Hause ihr Handy einfach liegen und ich habe Nachrichten gelesen, ohne dass es sie gestört hätte. Vielleicht besitzt sie noch ein zweites Handy. Ich weiß nicht. Sie ist nicht der Typ dazu. Sie war nie romantisch und wir verstehen uns immer noch gut. Wenn es einen anderen Mann gibt, dann kann sie es mir sagen. Ich bin nicht besitzergreifend. Vielleicht verschweigt die beste Freundin Ihnen etwas. Ja, das kann durchaus sein. Wir haben uns nie gut verstanden. Mir ist sie viel zu oberflächlich. Reden Sie mit ihr. Finden Sie heraus, wo meine Frau steckt. Ja, das kann ganz schön teuer werden. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. 1.000 Franken und all die Pakete. Einiges davon ist sicher brauchbar oder kann im Internet weiterverkauft werden. Das ist kein guter Vorschlag. Gut. 1.500 plus die Pakete. Dafür arbeite ich höchstens 2 Tage für Sie. Kein Problem. Wenn die 2 Tage um sind und Sie Anna nicht gefunden haben, werde ich zur Polizei gehen. Er griff zu seinem Handy und schickte mir die Adresse und Telefonnummer der besten Freundin sowie ein Foto seiner Frau. Ich fuhr sogleich zur besten Freundin. Frau Leger wohnte in einer dieser neuen Siedlungen, die man auf ehemaligem Brachland baute und in denen man sich stundenlang verlaufen kann, weil alle Wohnblöcke und das Drumherum gleich aussehen. Livio hat doch keine Ahnung von seiner Frau. Aber das ist typisch für die Männer. Anna war schon seit langem todunglücklich. Die beiden haben sehr jung geheiratet, weil Anna schwanger wurde. Aha. Seit ihre Tochter erwachsen ist, sehnt sie sich nach neuen Abenteuern. Mit Männern? Nein, so ist sie nicht. Ich meine richtige Abenteuer. Flugreisen, Safari, Kreuzfahrten. Zählen Kreuzfahrten heute zu den Abenteuern? Seit dieses Schiff in Italien gesunken ist schon. Sie wollte einfach raus in die weite Welt, aber dafür hat Livio null Verständnis. Der will immer nur in die Berge oder angeln. Das ist doch das Langweiligste, was es gibt. Es sind auch schon Angler ums Leben gekommen. Tja. Vielleicht wird Angeln schon bald zum nächsten echten Abenteuer. Das ist doch Quatsch. Weshalb reist sie nicht alleine oder mit Ihnen? Ich kann mir das nicht leisten. Und sie möchte eigentlich nur mit Livio Abenteuer erleben. Machen Sie sich keine Sorgen um Anna. Wir hatten es zuletzt nicht mehr so gut. Sie hat mich sogar eine Weile auf ihrem Handy blockiert. Ach. Hey, sowas macht man doch nicht mit der besten Freundin. Also blocken. Das geht gar nicht. Überhaupt hat sie die sozialen Medien vernachlässigt. Ich investiere täglich mindestens 2 Stunden, um all die Freundschaften zu erhalten. Das ist wichtig. Möglicherweise war ihr mehr nach richtigen Freundschaften. Ach, was ist denn schon richtig oder falsch? Ein Idiot ist ein Idiot, egal ob er Nachrichten schickt oder vor der Tür steht. Was hat Anna denn so gemacht, wenn sie nicht zu Hause war? Sie ist oft zum Flughafen und hat den startenden und landenden Flugzeugen zugesehen. Das ist doch irgendwie krank. Es gibt Menschen, die daraus ein Hobby machen. Tja, schon. Aber was sind das für Menschen? Mit so jemandem möchte ich nichts auf Facebook teilen. Es war viel zu kalt und der Himmel bedeckt. Trotzdem machte ich mich auf zum Flughafen. Es dauerte 2 Stunden und mehrere Gespräche, bis ich an einem der Orte landete, an denen sich die Planespotter trafen. Menschen, die Flugzeuge betrachteten. Ich zeigte den wenigen Leuten, die anwesend waren, das Foto von Anna Bautz. Tatsächlich reagierte eine Frau. Die habe ich einige Male gesehen. Was ist mit der Frau? Sie ist unauffindbar. Was? Ja. Sie auch? Wer ist sonst noch unauffindbar? Mein Bruder. Der hier auch nach Flugzeugen Ausschau hielt. Er hat Flugangst. Das gehört zu seiner Therapie. Er hat einen neuen Job in Aussicht, bei dem er mindestens 2-mal im Monat fliegen muss. Seit wann ist er verschwunden? Seit 3 Tagen. Genau wie Anna Bautz. Glauben Sie, dass die beiden durchgebrannt sind? Könnten Sie sich das bei Ihrem Bruder vorstellen? Er hat das schon mal gemacht. Mit einer verheirateten Frau, ist einfach mit ihr nach Italien gefahren. Das wäre eine Erklärung. Noch dazu eine gute. Ich bin mir da nicht so sicher. Was? Ob es eine Erklärung ist oder ob sie gut ist? Beides. Das ist doch romantisch. Das ist gut. Ja, aber weshalb melden sich beide nicht bei ihren besten Freunden? Ach, das würde ich auch nicht. Da kommen doch alle gleich mit doofen Ratschlägen oder dummen Fragen. Nein, so eine kurze, heftige Affäre ist doch wunderbar. Wir könnten uns an einem wärmeren Ort eingehender darüber unterhalten. Ich suche keine Affäre. Aber Sie suchen Ihren Bruder. Wir sollten uns zusammentun. Ohne Hintergedanken? Mein Name ist Philip Meloni. Ich bin Privatdetektiv. Das macht es jetzt für mich nicht weniger suspekt. Ich bin nicht suspekt. Wenn die beiden zusammen sind, sollten wir sie in Ruhe lassen. Und wenn sie nicht zusammen sind? Dann ist es ein sehr seltsamer Zufall, dass beide zur gleichen Zeit verschwunden sind. Ich stimmte ihr zu. Sie war immerhin bereit, mir einige Dinge über ihren Bruder zu verraten. Und sie gab mir ihre Handynummer. Mein Klient rieb sich die Hände in der Kälte, denn wir trafen uns vor einem Neubau, der in kahl aussah. Ich bin für die Küche zuständig. Ach. Alles hochwertig, nicht diese Billigimporte. Seit überall Eigentumswohnungen gebaut werden, läuft es wie geschmiert. Wenn die Leute schon völlig überrissene Preise bezahlen, wollen sie in Bad und der Küche etwas, das teuer aussieht und teuer ist. Ja. Ich bin eigentlich hier, weil ich Neuigkeiten über Ihre Frau habe. Ah, das ist toll. Wo ist sie? Das weiß ich nicht. Was soll das? Ich habe nicht endlos Zeit. Sie ist möglicherweise mit einem Mann durchgebrannt. Wie kommen Sie darauf? Sie hat in ihrer Freizeit Flugzeuge beobachtet. Das glaube ich nicht. Das ist nicht Anna. Sie wurde wiedererkannt. Von wem? Von einer Frau, deren Bruder ebenfalls verschwunden ist. Flugzeuge beobachtet? Ja. Sie kann doch nicht so depressiv gewesen sein. Sie hatte Sehnsucht nach Reisen. Wir sind doch oft zusammengereist. Aber nicht dahin, wo es spannend ist. Im Flugzeug sitzen, bis man an einer Thrombose erkrankt, ist doch nicht spannend. Für Ihre Frau schon. Ach, was? Oder kann man im Flugzeug seit neuestem online diesen Kram aus China bestellen? Moment, ich habe darüber gelesen. WLAN im Flugzeug. Ach, trotzdem. Ich bezweifle, dass das wirklich Anna ist. Eher eine Frau, die ihr ähnlich sieht. Suchen Sie weiter, Maloney. Ich versprach ihm, mein Bestes zu geben. Dennoch fand ich die Geschichte mit dem Liebhaber durchaus plausibel. Allerdings war es schon ein wenig seltsam, dass beide niemanden kontaktierten, seit sie von der Bildfläche verschwanden. Ich traf mich mit Frau Candida, deren Bruder sich noch immer nicht bei ihr gemeldet hatte. Sie war Lehrerin und wir verabredeten uns auf einem Pausenplatz. Pius hat seine Stelle gekündigt. Er wollte etwas Neues machen. Die Therapie gegen Flugangst hatte er begonnen, weil ihm viele Jobs verwehrt blieben, weil er nicht fliegen wollte. In internationalen Konzernen ist es ganz normal, dass mal eine Sitzung in Dublin oder Frankfurt stattfindet. Was für eine Therapie ist das? Ich habe noch nie gehört, dass man Flugangst verliert, wenn man Flugzeugen beim Starten und Landen zusieht. Die Theorie dahinter ist durchaus einleuchtend. Über 90% aller Flugunfälle geschehen kurz nach dem Start oder bei der Landung. Wenn man sieht, dass eigentlich immer alles gut geht, kann das helfen. Auch wenn es wie vor einigen Tagen stürmte und alle Flugzeuge wackelten? Ja, dann erst recht. Es ist ja keines abgestürzt. Nur darum geht es. Versuchte er sich selber zu therapieren? Nein, er hatte einen Therapeuten, Felix Trautmann. Er behauptet, dass er alle Phobien, jede Sucht und auch Mundgeruch therapieren kann. Mundgeruch? Er sagt, dass Mundgeruch entsteht, wenn Menschen anderen Menschen nicht begegnen möchten. Ich werde mich mit diesem Therapeuten unterhalten. Haben Sie Mundgeruch? Nein, aber eine Phobie vor Therapeuten. Sie machen sich über mich lustig. Das tue ich nicht. Sie kennen Ihren Bruder gut genug, um zu wissen, ob Anna Bautz sein Frauentyp ist. Ich glaube nicht, dass mein Bruder einen bestimmten Typ Frau bevorzugt. Ist mir jedenfalls nie aufgefallen. Vielleicht eine bestimmte Art. Verheiratete Frauen haben ihn gereizt. Sie wünschen sich, dass er mit ihr durchgebrannt ist. Weil ich nicht an die Alternative denken möchte. Dass Ihr Bruder etwas zugestoßen ist. Ich verstehe das einfach nicht. Wie kann man heutzutage spurlos verschwinden? Google, Apple, Facebook, die wissen doch haargenau, wo sich jemand aufhält. Außer man schaltet alle Geräte aus oder wirft sie in eine Mülltonne. Das passt nicht zu Pius. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Ich werde mit seinem Therapeuten reden. Er sagt, dass er keine Ahnung hat, wo sich Pius aufhält. Sie gab mir die Adresse von Felix Trautmann. Seine Praxis war in einem modernen Gewerbehochhaus. Er teilte sich den 5. Stock mit nicht weniger als 12 Mietern. Darunter waren auch ein Zahnarzt, 2 allgemein praktizierende Ärzte, eine Orthopädin und auch ein Homöopath. Ich machte mich auf alles gefasst. Sucht, Phobie oder Mundgeruch? Weder noch. Mein Name ist Philip Meloni. Ich bin Privatdetektiv. Auch davon kann ich Sie therapieren. Das möchte ich aber nicht. Und weshalb sind Sie hier? Pius Candida leidet unter Flugangst. Leider weiterhin sehr verbreitet. Interessanterweise gibt es keine Zugangst oder Autofahrangst und auch keine Fahrradfahrangst. Gut, es gibt vielleicht Einzelfälle, aber die Flugangst ist signifikant. Sie therapieren sie, indem sie ihre Patienten zu Planespottern machen. Wenn sie 1000 Flugzeuge starten und landen sehen, begreifen sie allmählich, dass ihre Angst unbegründet ist. Die Leute sehen täglich hunderte von Autos, deshalb entwickeln sie keine Autofahrangst. Sie könnten den Leuten auch Videos mitgeben. Das nützt nichts. Im Zeitalter von Fake News glauben die Leute, dass alles manipuliert ist. Sie müssen es mit eigenen Augen sehen. Ja. Hat der Kandidat Fortschritte gemacht? Darüber möchte ich Ihnen keine Auskunft geben. Er ist seit einigen Tagen unauffindbar. Er muss ein glücklicher Mensch sein. Wie kommen Sie darauf? Heute sind doch alle im Dauerstress mit ihren Apps, den sozialen Medien, den ständigen Push-Nachrichten. Wer es schafft, sich unsichtbar zu machen, findet das Glück. Eine etwas seltsame Ansicht. Ich habe meine ganz eigene Weltsicht entwickelt. Ich habe darüber einige Videos auf YouTube geladen. Gestern haben sich wieder 5 Leute eines der Videos angeschaut. Damit steigen Sie doch nicht zum Influencer auf. Auch wieder so eine Modeerscheinung. Junge Menschen, die sich den ganzen Tag und die halbe Nacht für irgendwelche Produkte verkaufen. Die meisten werden mit 30 Wracks sein und meine Hilfe suchen. Genauso wie Herr Candida. Mein Ziel war es, aus ihm einen freien Menschen zu machen. Frei wie ein Vogel, sozusagen. Ich bin sicher, dass er schon bald eine Flugreise buchen wird. Mein Klient rief mich an und wollte mich unverzüglich sehen. Es war Mittagszeit und mein Magen knurrte. Ich beeilte mich und traf mich mit Herrn Bautz erneut auf der Baustelle. Ich habe eine Nachricht meiner Frau erhalten. Es geht dir gut. Kann ich die Nachricht sehen? Ich habe sie aus Versehen gelöscht. Ich benutze dieses WhatsApp kaum und dann habe ich vor Aufregung statt archivieren löschen getippt. Ja, vielleicht kann man das ja rückgängig machen. Das bezweifle ich. Sie sind sich sicher, dass die Nachricht von Ihrer Frau stammt? Sie wurde zumindest von Ihrem Handy verschickt. Haben Sie sie angerufen? Ja, aber es war bereits wieder ausgeschaltet. Kommt Ihnen das nicht seltsam vor? Doch, wissen Sie, ich habe immer geglaubt, dass man Menschen irgendwann so gut kennt, dass man keine Überraschungen mehr erlebt. Dann hat einer meiner Mitarbeiter mir gesagt, dass er früher eine Frau war. Ich wäre nie drauf gekommen. Sie glauben, dass Ihre Frau ähnliche Geheimnisse vor Ihnen hat? Ich glaube nicht, dass sie früher ein Mann war. Aber vielleicht sind wir alle auf dem Holzweg und sie ist mit einer Frau durchgebrannt. Im Fernsehen haben sie gesagt, dass das jetzt im Trend ist. Die Medien zeigen lieber zwei Händchen haltende Frauen als zwei Händchen haltende Männer. Ist mir alles egal. Meinetwegen können die Leute eine erotische Beziehung zu ihrem Fernseher haben. Das gibt es übrigens, haben Sie auch im Fernsehen gesagt. Im Fernsehen haben Sie auch schon gesagt, dass die Zeit von Privatdetektiven kostspielig ist. Ihr Honorar ist heute bereits gestiegen. Hm. Es sind wieder 4 neue Päckchen angekommen. Oh. Das ist fast wie an der Börse. Ihr Kurs steigt und steigt. Dann soll ich nicht mehr nach Ihrer Frau suchen. Doch, eigentlich schon. Ich würde allzu gerne wissen, was sie vor mir verheimlicht. Und weshalb sie nichts mehr online bestellt. Das habe ich nachgeprüft. Ihre Kreditkarte wurde in den vergangenen Tagen kein einziges Mal belastet. Ich fuhr zurück in mein Büro und erhielt dort einen Anruf von Frau Candida. Sie wollte unbedingt, dass ich zu ihr komme. Nicht in ihre Wohnung, sondern ins Polizeipräsidium, was nichts Gutes verhieß. Diese Polizistin behauptet, dass mein Bruder tot ist. Eine formelle Identifikation hat noch nicht stattgefunden. Aber anhand vorgefundener Ausweise und Kreditkarten sowie spezifischer körperlicher Merkmale deutet alles darauf hin, dass er es ist. Was sind das für Merkmale? Verbrennungsnarben am rechten Bein. Er hat sich als Kind mit heißem Wasser verbrüht. Wie ist er zu Tode gekommen? Er hielt sich vermutlich während eines aufkommenden Sturmes im Wald auf und er wurde von einem Baum erschlagen. Er ging oft im Wald spazieren, auch wenn das Wetter überhaupt nicht danach war. Wann war dieses Sturmtief, Adelheid? Vor 3 Tagen. Ich hatte so gehofft, dass er mit dieser Frau durchgebrannt ist. Und jetzt das. Es waren in mehrerer Hinsicht ganz schlechte Neuigkeiten. Für Frau Candida, die ihren Bruder verlor, und für meinen Klienten. Denn dies hieß, dass seine Frau ziemlich sicher nicht aus Liebe spurlos verschwand. Es war an der Zeit, dem seltsamen Therapeuten einen erneuten Besuch abzustatten. Er hörte aufmerksam zu, als ich ihm vom Schicksal seines Patienten berichtete. Danke für die Informationen. Damit kann ich diesen Fall zu den Akten legen. Ist das alles, was Ihnen dazu einfällt? Ein tragischer Unfall. Es hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Ihre Patienten sind Ihnen vollkommen egal. Das stimmt nicht. Sie sind mir wichtig, solange es um die therapeutischen Ergebnisse geht. Alles andere kann ich nicht beeinflussen. Hätte er die Zeit damit verbracht, Flugzeuge zu beobachten, wäre das nicht passiert. Nie hätte ich ihm geraten, in den Wald zu gehen. Der Wald hilft nicht gegen Flugangst. Was ist mit Anna Bautz? Sie wurde beim Spotting mit Pius Candida gesehen. Er hat mir von einer Frau erzählt, die er dort kennengelernt hat. Sie hat ihn durchaus fasziniert, weil sie nichts lieber getan hätte, als ins nächste Flugzeug zu steigen. Ja. Hat sich Frau Bautz vielleicht aus therapeutischen Gründen bei Ihnen gemeldet? Ich kenne die Frau nicht. Sie leidet an Shoppingsucht. Das ist weit verbreitet. Gehen Sie mal zur Post und schauen Sie, wie viele Pakete auf Ihre Abnehmer warten. Es ist absurd. Man kann alles bestellen und umsonst wieder retournieren. Damit fördert man diese Art von Konsumsucht. Aber das ist nicht mein Fachgebiet. Sie behaupten aber, dass Sie jede Sucht therapieren können. Ja, weil Sucht sich immer neue Felder sucht, aber im Grunde immer gleich ist. Wenn jemand eine Sucht ablegt, beginnt er oft mit einer anderen. Das ist durchaus praktisch für uns Therapeuten. Wir können Menschen heilen und wissen genau, dass sie wieder zu uns kommen werden. Gibt es Therapeuten, die sich auf Shoppingsucht spezialisiert haben? Es gibt für alles Spezialisten. So wie Sie, der auch Mundgeruch therapiert. Das ist nur ein Marketing-Gag. Aber es gibt tatsächlich Leute, die mich deswegen angerufen haben. Nein, mein Hauptgebiet bleiben die Phobien. Höhenangst, Flugangst und die Angst der Frauen vor Spinnen. Interessanterweise möchten sich die wenigsten Frauen therapieren lassen. Es gibt eine Therapie gegen Spinnenphobie? Es gibt gegen alles Therapien. Einige davon sind sogar nützlich. So wie Ihre seltsame Therapie gegen Flugangst. Den Nobelpreis kriegt man erst nach jahrzehntelanger Forschung. Ich bin darauf vorbereitet. Zweifellos hätte sich der Nobelpreis in seiner Praxis ganz gut gemacht. Ich glaube allerdings nicht daran, dass ein eher zweifelhafter Ruf jemals in Schweden Gehör finden würde. Frau Candida hatte mittlerweile die traurige Aufgabe übernommen, den Nachlass ihres Bruders zu sortieren. Ich mag das nicht. Es ist, als ob man in seinen Eingeweiden herumwühlt. Alles ist so persönlich und vieles davon verstehe ich nicht. Er hat auf seinem Computer eine Art Tagebuch geführt. Sein Computer ist nicht passwortgeschützt. Er hat mir vor einigen Jahren sein Passwort gemeldet, falls ihm etwas zustoßen sollte. Hat sie das nicht alarmiert? Nicht wirklich. Er war immer ein Hypochonder und er hatte ständig Angst, dass er sterben könnte. Seine Flugangst hatte auch damit zu tun. Was steht in dem Tagebuch? Es gab Tage, an denen er sich großartig fühlte und es gab Tage, die waren nur schwarz. Er hat diese Therapie gegen Flugangst gemacht, weil er glaubte, dass er mit der Flugangst auch alle seine anderen Ängste therapieren könnte. Steht da etwas von einer Frau, die er kennenlernte? Sie meinen Anna Bautz? Ja. Ja. Er hat ziemlich viel über sie geschrieben. Die beiden waren sich tatsächlich näher gekommen. Er hat sich in sie verknallt. Und sie auch in ihn. Sie sagte ihm, dass sie verheiratet ist und dass sie ihren Mann liebt. Wie hat er darauf reagiert? Er schrieb, dass sich der Tag schwarz verfärbte. Sonst nichts. Anna Balz ist ebenfalls in Therapie. Heimlich. Ihr Mann weiß nichts davon. Bei Felix Trautmann? Nein, bei einer Frau. Sie heißt Valerie Schacke. Ich habe nach ihr gegoogelt. Sie hat keinerlei Bewertungen. Das soll vorkommen. Nicht jeder kauft sich solche Bewertungen. Die meisten Bewertungen sind echt. Ich finde das toll. Ist die Therapeutin auf Shoppingsucht spezialisiert? Das weiß ich nicht. Mir wird das alles zu viel. Ich will das alles gar nicht wissen von meinem Bruder. Niemand zwingt sie, es zu lesen. Ich weiß, aber ich kann es nicht lassen. Vielleicht brauche ich danach ebenfalls eine Therapie. Sie sollten sich auf keinen Fall an Herrn Trautmann wenden. Das habe ich auch nicht vor. Es war einfach, die Praxis von Frau Jacquet ausfindig zu machen. Aber es war verdammt schwierig, bei ihr einen Termin zu kriegen. Schließlich gelang es mir mit einem schönen Märchen über einen Mann, der unzählige, unsinnige Dinge im Internet bestellt. Das ist ungewöhnlich. Es kommt selten vor, dass sich Männer bei mir melden. Eigentlich bin ich auch nicht shoppingsüchtig. Sie befinden sich noch immer in der ersten Phase. Sie leugnen Ihre Sucht. Das ist ganz normal. Ich befinde mich in keiner Phase. Ich bestelle nie etwas online. Das ist ganz normal, dass man alles abstreitet. Ich streite nichts ab und ich bestelle auch nichts. Trotzdem sind Sie irre. Es ist ganz normal, dass Männer Pornoseiten im Internet aufsuchen. Ich suche keine Pornoseiten. Wir beginnen noch einmal von vorne. Wo bestellen Sie? Auf www.philippmeloni.ch. Davon habe ich noch nie etwas gehört. Das müssen Sie auch nicht. Ich bin wegen einer Frau hier. Das ist interessant. Sind Sie süchtig nach ihr? Ich kenne sie nicht einmal. Eine Frau auf Plakaten, ein Fotomodell. Eine verheiratete Frau, die süchtig nach Shopping ist. Ich habe sie durchschaut. Sie sind es, der süchtig ist. Ach. Und Sie schämen sich dafür. Sie sind vielleicht nicht der Internettyp, aber Sie sind der Kaufhaustyp. Ich bin kein Kaufhaustyp. Ich bin überhaupt kein Typ. Ich bin Philipp Meloni und ich bin einmalig. Es ist ganz normal, dass Menschen, die sich für etwas Besseres halten, der Shoppingsucht verfallen. Ich halte mich nicht für etwas Besseres. Ich bin der Beste. Meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten mit Dutzenden solcher Patienten. Mir geht es gut. Ich will bloß eine Auskunft. Ich könnte Ihnen nächste Woche einen Termin anbieten. Wären Sie auch bereit, eine experimentelle Therapie mitzumachen? Was für ein Experiment? Totale Enthaltung. Kein Internet, kein WLAN, keine Zeitschriften, keine Shoppingkanäle und keine Kaufhausbesuche. Oh. Nichts, womit Sie etwas bestellen könnten und keine Chance, etwas einkaufen zu gehen. Wie soll das funktionieren? Sie verbringen 1 bis 2 Wochen in meinem Keller. In Ihrem Keller? Er ist geeizt und Sie kriegen Essen von den besten Delivery-Diensten. Auch Pizza und Whisky. Egal was. Es wird aber verrechnet. Ich wusste, dass es einen Haken hat. Ich wäre an einem männlichen Studienobjekt interessiert. Wie viele weibliche Studienobjekte gibt es? Das geht Sie nichts an. Anna Bautz. Wer soll das sein? Ich suche nach ihr. Es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Ich möchte mich in Ihrem Keller umschauen. Das werden Sie nicht tun. Ich könnte alternativ auch die Polizei verständigen. Die Frau hält sich freiwillig bei mir auf. Ihr Mann vermisst sie. Sie wird geeilt zu ihm zurückkommen. Entweder Sie lassen mich mit ihr reden oder Sie reden schon bald mit der Polizei. Ich lasse mich nicht erpressen. Verschwinden Sie! Es dauerte eine Weile, bis ich die Polizei davon überzeugen konnte, im Keller von Frau Jacquet nach dem Rechten zu sehen. Es zeigte sich, dass Anna Bautz zwar freiwillig bei dem Experiment mitgemacht hatte, aber schon nach dem ersten Tag wieder abbrechen wollte, was Frau Jacquet jedoch nicht zuließ. Die Therapeutin wurde festgenommen. Mein Klient zeigte sich hocherfreut und dachte über eine Kreuzfahrt mit seiner Frau nach. Ich verzichtete auf all die kleinen Pakete aus China, die er mir als Bonus angeboten hatte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten im Einkaufswagen.